Boden, ein Held in meiner Szene. Ich bin der gerechte Mensch, des Musikanten wahre Seele. Ich verdiene kein Geld, denn Musik lässt sich nicht verkaufen. Wenn ich auf der Straße bettle, gehen die Bands dann ein und saufen. Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin verlogen, doch das gehört dazu. Der, den ich beraube, das bist immer du. Ich hab keine Ahnung von der Musik, doch ich bin reich am Ende, das ist mein Sieg. Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der gerechte Mensch, Musikanten wahre Seele.